ich war nicht, weil man's tut, nicht weil man zählt, nicht weil man muss. Ich ließ es fließen, ganz ohne Ziel. Denn was echt ist, braucht nicht viel. Sie sagten, du musst etwas nehmen, denn sonst verliert es seinen Wert. Doch ich sah, Energie kennt keinen Preis. Sie kommt, wenn man sie nicht begehrt. Energie kostet nichts, sie ist einfach da. Sie fragt nicht nach Gold, nicht nach dem, was war. Sie fließt, wenn du still bist und offen genug. Sie bleibt, wenn du gibst und erwartest nicht zurück. Ich konnte nie ein Angebot, denn was ich tat, war nie Methode. Es war kein Dienst, kein Heil geplant. Es war nur da und fing einfach an. Ich sah, wie manche sich entfernten, weil sie das Einfache nicht lernten. Doch wer sich selbst mal still erlaubt, der spürt, was ohne Worte taugt. Energie kostet nichts, sie ist einfach da. Sie fragt nicht nach Gold, nicht nach dem, was war. Wenn du still bist und offen genug, sie bleibt, wenn du gibst und erwartest nicht zurück. Ich konnte nie dann damit handeln, denn was ich gab, war nie Besitz. Es war ein Klang, ein stilles Wandeln, ein Licht, das durch die Schatten blitzt. Ich brauchte nie ein Gegenstück, denn was zurückkam, war genug. Ein Blick, ein Atem, ein Gefühl, ein stilles Danke ohne Druck. Ich sah, wie meine Frau sich wand, doch ließ nicht zu, was helfen kann. Ich sah, wie Menschen lieber leiden, als sich dem Einfachen zu weiden. Doch eine Seele ließ es zu, ganz ohne Fragen, ohne Schuh. Und alles floss, ganz ohne Zwang, ein stiller Tanz, ein tiefer Klang. Energie kostet nichts, sie ist einfach da. Sie fragt nicht nach Gold, nicht nach dem, was war. Sie fließt, wenn du still bist und offen genug. Sie bleibt, wenn du gibst und erwartest nicht zurück. Und wenn du fragst, wie sowas geht, dann hör nicht laut, dann sei bereit. Denn was heilt, heilt ohne Ton, es lebt in dir und wirkt davon. Oh.